Liebe Hörerinnen und Hörer, der Schmäh, bei dem Ganzen ist der Unterschied zwischen dem Geräusch, das ein fahrendes Moped macht, zum Geräusch, das ein fahrendes Motorrad macht, zum Geräusch, das ein fahrendes Auto macht, zum Geräusch, das ein fahrendes Fahrrad macht. Hören wir uns diese Geräusche doch mal alle gemeinsam an, damit wir sie dann unterscheiden können, wenn es drauf ankommt. Also, zuerst das Moped. Jetzt das Motorrad. Nun das Auto. Und zum Schluss das Fahrrad. Oder auch... Nun wollen Sie sicherlich auch noch wissen, wer eigentlich fährt auf dem Moped, dem Motorrad, dem Fahrrad, im Auto. Hier stelle ich Ihnen also zuerst unseren Karl vor, den Lehrling 16. Hallo Leute, hier spricht Karl. Ich bin Lehrling. Ich bin 16 Jahre alt. Mein ganzer Stolz ist mein Moped. Danke, Karl. Nun Werner, der Automechaniker, 23. Hallo Leute, hier spricht Werner. Ich bin Automechaniker. Ich bin 23 Jahre alt. Mein ganzer Stolz ist mein Motorrad. Danke, Werner. Nun Jürgen, der Unterweltler, 43. Er ist Deutsche, was Sie daran erkennen, dass er Deutsch spricht. Hallo Leute, hier spricht Jürgen. Ich bin Unterweltler, bin 43 Jahre alt. Ich bin Deutscher, was Sie daran erkennen können, dass ich Deutsch spreche. Mein ganzer Stolz ist mein BMW 2000. Danke, Jürgen. Und zum Schluss Hans, der frischgebackene Polizist, 25. Bitte, Hans. Hallo Leute, hier spricht Hans. Ich bin frischgebackener Polizist. Ich bin 25 Jahre alt. Ich spare auf ein Auto. Derzeit fahre ich noch Fahrrad. Und noch ein Slogan mit auf den Weg. Wenn du für Recht und Ordnung bist, dann komm und werde Polizist. Danke, Hans. Wie Sie hören, beginnt die Handlung in einem Wiener Vorstadtgasthaus. Das war die Wirtin. Sie fragt Karl, ob er seinen Lärm nicht woanders machen kann. Nein. Karl sagt nein. Den Hund trainiere ja noch. Der Herr Wirt, er will damit sagen, dass er ein Gasthausmonopol in diesem Bezirk aufbauen möchte, ein Großimperium. Den Nagelwirt ruiniert er auch noch. Ja, Monopol. Nieder mit der Konkurrenz. Nieder mit Nagel. Werner, schaust du meinen Auspuff nach? Der Wirt hat Werner gefragt, ob dieser ihm den Auspuff nachsieht. Zuerst muss ich meine Maschine ausstellen. Ja, der Herr Jürgen. Man nennt mich den Deutschen, weil ich, wie Sie hören, Deutsch spreche. Ich möchte Sie gern heiraten, Fräulein Erna. Kommen seine, Herr Jürgen, auf ein Viertel. Der Wirt deutet damit an, dass Herr Jürgen ihn im Kampf um das Gasthausmonopol unterstützen soll. Nieder mit der Konkurrenz! Der Wirt will Herrn Jürgen bedeuten, dass er ihn in der Hand hat. Er weiß nämlich von Jürgens verbotener Stoßspieltätigkeit. Gusch, renn's nicht immer drei. Bitte. Ernie! Ernie! Ernie! Ja, der Herr Hans. Grüß Gott, Herr Hans. Servus. Sauber schaust wieder aus, Ernie. Du? Ich mach jetzt die Maturaschule. Ja. Da heißt's arbeiten und studieren, solange man noch jung ist. Nieder mit Nagel! Nieder mit der Konkurrenz! Mein Name ist Nagel. Aber hier weiß das keiner. Ich bin ja kein richtiger Polizist. Auch das weiß hier keiner. Ich bin der Sohn vom Nagel. Dem der Wirt das Gasthaus wegnehmen will. Auch das weiß keiner. So, so, Herr Hans Nagel hat sich hier also eingeschlichen. Wenn du für Recht und Ordnung bist, dann komm und werde Polizist. Monopol, Monopol! Die Papschi, denk nicht alle wären so grausliche Sachen. Der Nagel will du auch leben. Aber nicht so lang ich leb. Nieder mit Nagel! Ob Karl, Werner, Jürgen oder Hans, egal. Alle sind sie in die schöne Ernie verschossen, wie man so sagt. Darauf hat der Wirt seinen Plan aufgebaut. Ich sage Ihnen das deshalb, um Zeit zu sparen. Und weil man sowas im Dialog nicht so gut ausdrücken kann. Na, na, na, na, na, na, meine Herren, immer schön einer nach dem anderen. Also, zuerst Karl. Ich bin richtig verliebt in Sie, Fräulein Ernie. Da geh, Ernie, kriege ich kein Bussel, wenn ich deinen Vater einen Auspuff riecht. Ich bin richtig verliebt in dich. Ich bin richtig verliebt in Sie, Ernie. In Ihr Gesicht, Ihre Figur, Ihren Gang, Ihr alles. Wenn Sie einen hübschen Ring haben wollen, brauchen Sie es nur zu sagen. Und im Frühjahr könnte man dann heiraten. Da kriege ich meine erste Gehaltserhöhung. Dein Vater wäre Beamter lieber als ein Mechaniker oder ein Gangster. Also hören Sie nur, wie Hans lügt. Er tut dies, weil die anderen zuhören. Die Antwort Ernies an Karl. Gebur, du bist ja noch viel zu jung. Du musst erst einmal was lernen. Die Antwort Ernies an Werner. Na, kein Busserl. Nicht. Der Vater spätiert eher einen Wein. Schauen Sie lieber, dass Ihre Chase nicht so viel Lärm macht. Die Antwort Ernies an Jürgen. So werden Sie noch mal im Gefängnis landen, Herr Jürgen. Die Antwort Ernies an Hans. Beamter allein genügt auch nicht. Da muss auch mein Herz mitsprechen. Und außerdem mache ich jetzt einmal die Matura-Schule. Hören Sie, wie auch Ernie lügt. Sie tut dies, weil die anderen zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Schmäh bei dem Ganzen wird jetzt wahrscheinlich sein, dass jeder den anderen bei Ernie ausstechen will. Dadurch werden nur Ereignisse entstehen. Und der eigentliche Gewinner will der Wirt sein, der die Triebe für seine dunklen Geschäfte nutzen möchte. Monopol, Monopol! Was sagt unser Karl dazu? Zu Werner? Geh schleicht dir mit deinem Benzinrost, du Angeber. Wenn ich ausgelernt hab, kauf ich einmal einen Porsche. Das verdiene ich leicht im Fusch. Was meint dazu unser Werner zu Karl? Putz dich, Kleiner, sonst hilf ich dir noch. Bis du ausgelernt hast, haben wir, die Ernie und ich, schon drei Kinder und ein Häusl mit einem Garten. Und meine Maschine macht vom Stand weg mehr als wie ein Porsche im fünften auf der Autobahn. Und unser Jürgen gegen Werner? Ich sage nur ein Wort, Ernie. Juwelier. Juwelier. Sie verstehen mich schon richtig. Aber wenn Ihnen Motorrad lieber ist... Und schließlich unser Hans gegen Jürgen. Hans, sage der Ernie. Wenn du dich mit dem Gauner, dem Jürgen, einlässt, garantiere ich für nix. Ich bin immer im Dienst. Ich bin ein Sicherheitsbeamter. Schon wieder gelogen. Ach, dieser Hans. Soweit also Karl, Werner, Jürgen und Hans zu dem Thema Ernie. Ich mach jetzt die Matura-Schule. Tja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, was nun folgt, nennt man Handlung. Sie ist dazu da, dass die Zeit vergeht und dabei auch noch was passiert. Das, was passiert, hat meistens einen Sinn. Das heißt, dass eine oder mehrere etwas bezweckt, bezwecken, dass er oder sie dann erreicht, erreichen oder auch nicht. Naja, es ist ja meistens so, dass einer gewinnt und einer verliert. Wer gewinnt, ist der Gewinner, wer verliert, der Verlierer. Der Gewinner hat am Ende mehr als vorher, der Verlierer hat am Ende weniger. Oder es geht unentschieden aus, dann war das Ganze überhaupt sinn- und witzlos. Aber irgendwie müssen wir ja die Zeit rumbringen. Also, alles mal herhören. Übrigens, in diesem Fall ist es nicht so wichtig, wer gewinnt und wer verliert, weil dieser Fall überhaupt nicht so wichtig ist. Aber in wichtigeren Fällen ist es wichtig, wer gewinnt und wer verliert. Im Allgemeinen wird dies hier nicht viel Neues bieten, weil was auch geschieht, ein Auto oder ein Motorrad sind schneller als ein Moped oder ein Fahrrad, ist ja klar. Es gibt also solche, die bei dieser Geschichte klar benachteiligt sind. Daran wird sich auch nichts ändern. Oder doch? Als Muster nehmen wir einen Tag wie jeden anderen. Und das sieht so aus. An diesem Abend entstand der Konflikt wie so oft dadurch, dass einer etwas wollte, das ein anderer eigentlich behalten wollte. Monopol, Monopol, aus jetzt mit Nagel. Gleis, aus mit dem Nagel. Wenn ich ausgelernt habe, möchte die Fräulein Ernie heiraten. Von mir aus? Aber vorher musst du mir einen Gefallen tun. Ja? Der Nagel, mein Konkurrenzplatz, muss weg. Da gibt's nix. Meinen Sie wirklich? Ja. Und du hilfst mir. Das ist ja so wie in einem Western, in einem Django. Den Samstag erst habe ich einen gesehen. Den muss ich nicht erzählen. Genau wie in einem Western soll es ja sein. Der Wirt hat jetzt Karl auf seiner Seite. Dieselbe Szene wiederholte sich noch dreimal mit Werner, Jürgen und Hans. Für den Fall, dass Sie das vergessen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Hans, der Sohn des alten Nagel. Ich gelte allgemein als Polizist, bin aber keiner. Ich will Vater helfen. Ich studiere in Wirklichkeit Bodenkultur. Trotzdem wird Erne mich am Schluss nicht heiraten, auch wenn sie so etwas erwartet haben. Weil auch sie studieren möchte. Zuerst muss sie aber die Abendmatura schaffen. Und nicht vergessen, meine lieben Freunde, immer schön aufpassen. Wenn Sie gar nichts hören, dann schlägt das Fahrrad von Hans zu. Und hier tagt das Komitee zur Zerstörung des Nagelschen Betriebs. Oh, Verzeihung. Wir sind in die falsche Versammlung geplatzt. Dies hier war die Monatsvollversammlung des Hütteldorfer Sparvereins. Ja, aber hier sind wir richtig. Ja, genau. Wie Sie sicherlich gehört haben, wurde eben beschlossen, den nächsten Biertransport zum Gasthaus Nagel mit Hilfe einer Straßensperre, die Herr Jürgen mit seinem PKW bilden soll, anzuhalten und dann zu kidnappen. Wie Sie auch das hören, macht sich der brave Hans bereits auf den Weg, um seinen Vater zu warnen. Eben passierte die Einfahrt zur Wirtschaft. Hoch Hans, hoch der stille Bote. Ja, Buh! Grüß dich Gott, Vater! Mit diesen wenigen Worten teilt Hans seinem Vater den verbrecherischen Plan mit. Die Sache mit dem Biertransport gefällt Nagel Senior ganz und gar nicht. Gar nicht. Alle miteinander. Die kehren ja ins Kriminal. Brauchst keine Angst haben, Buh. Das Recht ist auf unserer Seite. Wenn du für Recht und Ordnung bist... Aber ich bin kein Polizist, Papa. Ich studiere Bodenkultur und Forstwirtschaft. Guter Bub. Braver Bub. Ich weiß schon, was wir tun, Papa. Vertrau mir nur. Wie Sie eben vernommen haben, ist der genial einfache Plan folgender. Wo sich, liebe Hörer, daheim Ihr linker Lautsprecher befindet, steht auch ganz zufällig das Nagelsche Gasthaus. Von rechts, über eine kleine Schotterstraße, kommt der Biertransport, immer um die gleiche Zeit, um 6 Uhr früh. In der Mitte wollen die Verbrecher ihre Sperre errichten. Darauf stützt sich der Gegenplan von Hans. Wenn Sie allerdings nur einen einzigen Lautsprecher zur Verfügung haben sollten, dann kann sich gleich aufhängen. Oder den Apparat abschalten, solange es noch möglich ist. Pass auf, Bur, dass die den nicht beim Spionieren erwischen. Die Idee ist prima. War doch gut, dass du studiert hast, Bur. Gell, Papa? Ich pass schon auf. Aber studieren möchte ich weiter. Hans teilt damit seinem Vater mit, dass der Plan ganz einfach auszuführen ist. Wir bangen mit Hans. Hoffentlich hat er recht und das Recht siegt. Stimmt was nicht? Liebe Hörer, bitte entschuldigen Sie, ich Ich habe mich geirrt. Das Gasthaus steht natürlich rechts und der Bierwagen kommt von links. Umgekehrt. Achso, entschuldigen Sie nochmals. Eine Durchsage. Es stimmt schon. Links das Gasthaus, rechts der Biertransport. Mitte Straßensperre. Ich wünsche gute Unterhaltung. Warum denn heute eine Stunde früher, Herr Nagel? Komm rein, gleich erfährst das. Wie Sie eben erfahren, liebe Hörer, wird der Lastwagenfahrer in den Plan eingeweiht. Wie Sie alle sehen, liebe Hörer, fällt gleich neben der Straße ein Abhang steil ab. Wie Sie alle wissen, liebe Hörer, ist ein Bierwagen schwerer als ein PKW. Wie Sie sich alle denken können, liebe Hörer, ist ein vorbereiteter Fahrer mehr auf Draht als ein unvorbereiteter. Ihnen muss man aber auch alles erklären. Wie einem Idioten, lieber Hörer. Kommt er denn gar nicht mehr? Unser Hans? Unser Hans auf seinem Fahrrad? Ha! Da ist er schon. Der brave Herr Sohn. Keiner sieht ihm die Extratour an. Sie, liebe Hörer, können ihm natürlich überhaupt nichts ansehen. Gusch. Bitte. Hast du gekrochen? Klar habe ich den Ballermann. Weißt, was du sagen musst? Klar, Mensch. Was wirst du sagen? Ich sage einfach... Monopol, nieder mit dem Nagel. Für Fräulein Ernie. Ernie für dich. Ernie. Von dort muss er gleich kommen. Von rechts. Hörst du schon was? Na? Jetzt. Eben St. Jürgens neuer PKW in die Schlucht. Das werden Sie doch wenigstens mitbekommen haben, liebe Hörer. Scheiße! Nein. Aber mit Recht sind alle ein wenig enttäuscht. So geht das nicht. So nicht. In der nun folgenden kurzen Pause stellen Sie sich bitte alle Geräusche der Wut, Verbitterung und Enttäuschung vor, die Sie sich nur denken können. Diese Geräusche werden in diesem Moment von allen am Geschehen beteiligten Verlierern produziert und von Hans, dem Gewinner. Er darf nicht auffallen. Also Hans, nur nicht auffallen. Während diese Geräusche von Ihnen, liebe Hörer, still gedacht werden, machen wir ein paar Takte Musik. Abgesehen davon, dass es überhaupt nichts genützt hätte, den Biertransport zu entführen. Und geschadet hätte es auch keinem. Also, bis nachher, liebe Freunde. Sauerei! Wieso kam der Wagen eine halbe Stunde früher und von der falschen Seite? Das hast du schön gesagt, liebe Ernie. Lern nur fleißig weiter. Ja, du so einer verpfiffen. Die Diskussion um den Verräter lassen wir aus. Die Herren konnten sich nicht einigen und schlugen wahllos aufeinander ein. Bier! Sauerei! Monopol, wieder mit dem Namen hier! Wir machen weiter für Ernie! Ernie für alle für Ernie! Nun ist also guter Rat teuer. Nun ist also guter Rat teuer. Nun ist also guter Rat teuer. Nun ist also... An diesem Montag ergibt sich nicht wie sonst das gewohnte Bild. Das ungewohnte Bild sieht so aus, dass Herr Jürgen auf dem Soziositz des Herrn Werner mitfährt. Und bis unser Hans, der Drahtzieher, im Hintergrund auftaucht, ein paar Takte Musik. Soeben ist auch Hans eingetroffen. Das haben Sie doch eben gehört, das Wesentlichste. Geh, Papschi. Es muss sein, Madel. Aber wenn was passiert? Tja, liebe Hörer, wenn Sie weiterhin so viel Krach machen, kann ich nichts verstehen. Bitte einen Moment Ruhe, ja? Danke. Herr Jürgen will die Sprengung des Nagelschen Weinkellers übernehmen. Eben sagt Herr Jürgen, dass Sie sich nicht aufregen sollen, weil er Zündschnur und alles Übrige bereits organisiert hat, wie es in seiner Verbrechersprache heißt. Doch auch Sie, liebe Hörer, haben natürlich längst gemerkt, dass einer fehlt. Natürlich Hans, der stille Melder. Dass Sie nichts hören, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diesmal wenigstens ein gutes Zeichen. Hans noch ungefährdet unterwegs. Papa, jetzt geht's um die Wurst. Ja, mein Hansi. Hast viel zum Lernen, Bub. Es geht, Papa. Haben Sie das gehört, liebe Hörer? Der Gegenplan, so genial einfach er ist, so schwer auszuführen ist er. Auch an diesem Mittwoch war es wieder einmal Tag geworden. Das Motorrad von Werner konnten Sie deshalb ausnahmsweise nicht hören, weil er es nämlich schiebt. Er schiebt es, damit der Nagelwirt ihn nicht hören kann. Sie, liebe Hörer, sind Werner völlig wurscht. Bläder pur, Deppata. Auch das Moped vom Karl können Sie heute nicht vernehmen. Auch es wird heute geschoben. Das Fahrrad von Hans können Sie sowieso nie hören. Frage: Ist Hans überhaupt hier? Keine Angst. Er ist hier. Was ist das? Ja. Verdammte Hände. Du wirst nicht mehr singen. Arms Händel. Pippi-Handy. Sie können leider nie sehen, was hier geschieht, liebe Hörer. Sie können es auch nicht hören, aber trotzdem geschieht es. Jetzt greift Hans ein. Hopp auf, Hans! Jetzt ist er im Keller. Denken Sie auch immer daran, dass die Verbrecher Ihr Motorrad dort liegen gelassen haben, wo sich Ihr rechter Lautsprecher befindet. Sonst kriegen Sie auch das nicht mit. Vorläufig Hans noch immer unbehindert. Streichhölzer. Zinder. Na? Karl, gib mal Streichhölzer rüber. Na, Hobikorne. Ich rauch ja nicht, der Meister mag's nicht. Da hast. Und nun in Deckung, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben Sie das erlebt, liebe Hörer? Links das Haus, in der Mitte die Mitte und rechts. Das Motorrad. Nein, nein, Ihrem Lautsprecher ist nichts passiert. Aber wenn Sie blöderweise nach rechts in Deckung gegangen sind, dann werden Sie wenigstens was gespürt haben, wenn Sie schon nichts hören und sehen. Mein scheiß Motorrad. Brave Hansi hat die Sprengung sozusagen umgeleitet. Jetzt hat es aber wirklich jeder Trottel verstanden. Auch Sie daheim. Es folgen dieselben Laute der Enttäuschung und Wut wie auf Seite 19. Wir hören so lange ein paar kurze Takte Musik. Ende der Enttäuschungslaute. Monopol, nieder mit dem Nagel! Wir holen selbst die Sterne für das Fräulein Erne! Das Recht hat die erste Runde gewonnen, das Recht hat die zweite Runde gewonnen, das Recht wird überhaupt gewinnen. Das wissen zwar Sie und ich, liebe Hörer, das wissen aber die Beteiligten noch nicht, sonst könnten wir ja aufhören mit dem Quatsch, nicht wahr? Geh, lasst mir mal vorne auf dem Moppel. Na, gib mal her, das Moped. Na, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt zu Haus. Lass den Buben in Ruhe. Misch dich nicht ein, Madel. Gib's her, Deros, los. Na, schön lass hergeben, Buberl. Brav auslassen, die Handeln. Auf jetzt, bald. Na, loslassen, sag ich. Na, Mama! Ich sitz am Rücksitz. Ja. Die Beratung für das nächste Verbrechen an Nagel haben wir diesmal aus Zeitmangel gar nicht erst vorgespielt. Sie ist sowieso sinnlos gewesen, weil das Unternehmen scheitern wird. Sogar Sie sollten das endlich begriffen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Zeit, in der Sie eben nur Pause gehört haben, war Hans wieder hochaktiv wie Bioschaum. Steil ist der Berg. So steil. Das war Ihnen natürlich wieder mal zu hoch, liebe Freunde. Dabei erkläre ich die ganze Zeit, dass sich Hans den VW seines Vaters geliehen hat. Er war der mutige Fahrer. Karls Moped ist hin. Dies der Todesstoß für Karl. Mein Moped. Mein Leichsmoped. Jetzt habt ihr es hingemacht. Ihr Gauner, ihr. Ich spinne immer mit. Ich spiele immer mit euch. Was soll ich jetzt meiner Mutti sagen? Mutti, Mutti, Fräulein Erdi. Verdammte Scheiße. Na, na. Scheißdreck. Na, also. Mein Arm ist auch ausgekegelt. Nur wegen die Weiber. Monopol, Monopol, nieder mit dem Nagel. Gehen's, lachen Sie doch ein bisschen, Herr Werner. Natürlich hätten Jürgen und Werner den VW-Fahrer erkennen können. Aber das würde die Handlung nur unnötig komplizieren und verlängern. Und Sie kämen überhaupt nicht mehr mit, meine lieben Hörer. Und wir alle wollen doch, dass es jetzt bald aus ist, oder? Ich möchte nur wissen, wer das Schwein war. Keine Ahnung. War ja schon dämmerig. Aha, deshalb. Ecke Karli, was hast denn? Die Schilderung Karls können wir uns schenken. Wir waren ja dabei. Außerdem kann Karl der Lehrling sich nicht gut ausdrücken. Was macht Studium, Herr Hans? Danke, Ernie. Bodenkultur ist schön interessant und lehrreich. Die vielen Pflanzen und Tiere. Das möchte ich auch studieren. Ja, aber zuerst die Matura, Ernie. Denken Sie daran, was Sie mir versprochen haben. Wir holen selbst die Sterne! Für das Fräulein Erne! Tja, jetzt habe ich, glaube ich, vergessen, wie der Schluss geht, nicht? Ja, Musik bitte. Ja, meine Damen und Herren, hier ist er schon, der Schluss. Jetzt, wo die Beteiligten kein Motorfahrzeug mehr besitzen, ist die Lösung ganz einfach. Einen Augenblick Geduld noch. Wir warten auf die Zuspielung. Hast du einen Fuhrverkaufsschein? Nein, habe ich nicht. Na, nicht, dass eine Kontrolluhr kommt. Da müssen wir hier vorne einsteigen. Da, hast 5 Schilling. Wie Sie hören, geht es wieder mal zu Nagel. Diese Stille kann nur eins bedeuten. Hans. Richtig, da ist er schon. Diese Stille kann aber auch bedeuten, dass Hans schon dort ist, wenn die anderen ankommen. Diese Stille kann aber auch bedeuten, dass Hans zu Fuß unterwegs ist. Lautlos. Wie immer. Endstelle, alles aussteigen. Kaufst du ein Neichen? Klar. Wieder ein BMW? Na gut, Auto. Ja, ein guter Wagen. Zahlt die Versicherung eigentlich? Natürlich. Der Bierwagen war ja allein schuld. Du, ich weiß nicht. Na klar. Auf dem schmalen Weg hätte er nie mit dieser Geschwindigkeit kommen dürfen. Ja, das stimmt. Na, ich bin ja Zeuge. Ach, so eine Schinderei. Weißt du, ich kenne den Alpha kriegen. Ein Julia Sprint. Ganz billig von einem Kunden. Ich gebe nicht auf! Nieder mit Nagel! Und zum guten Schluss für Fräulein Ernie einen Kuss! Und wo die beiden noch hinkommen, Hans ist schon da. In seiner stillen Art. Dank dir, ein Bier oder was darf sein? Frische Blunzen haben wir heute. Hände hoch! Na, na. Seid doch friedlich, Bursche. Selbst goldene Orangenkerne kriegt man leichter als das Fräulein Erne. Lasst es Freunde krachen. Ihr habt keine Chance, weil ich mein Gewehr direkt auf euch gerichtet hab. Als künftiger Jäger und Heger trage ich meine Donnerbüchse natürlich immer bei mir. Verdammt. Heute geht aber auch alles schief. Danke, meine Herren. Ich mal zum Schluss ein bisschen Spannung. Es kann Ihnen wirklich leid tun, liebe Hörer, dass Sie heute nicht ferngesehen haben. Verdammter Mist. Du warst es also. Der Polizist. Ich musste etwas richtigstellen. Ich bin kein Polizist. Ich studiere Bodenkultur und Forstwirtschaft. Ich half meinem Vater, dem Nagel. Also du hast uns verraten. Du Bücher! Ja, das schon. Aber für meinen Vater nicht. Für mich. Aber wir haben nie etwas gemerkt. Oder gehört? Nein, weil ich das Fahrrad genutzt habe. Und meinen Kopf. Der hat ja studiert. Das Schwein. Seid friedlich, meine Herren. Frei Bier für alle! Aus ist's mit Monopol. Ich bin richtig traurig. Monopol. Papa. Monopol. Papa, fang jetzt du nicht auch noch an. Nieder mit der Konkurrenz. Eben sagten Werner und Jürgen, dass sie Hans abknallen werden, wo immer sie ihn treffen. Monopol. Monopol. Aber das ist schon ein anderer Film. Gusch. Na, erlauben Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Das müsst ihr langsam kapiert haben, wer ich bin. Du gehst mir die längste Zeit schon auf die Nieren. Hilfe! Was wollen Sie denn von mir? Aua! Au! Au! Au! Monopol! Nieder mit der Konkurrenz! Jetzt bin ich dran! Monopol! Hey Papa, hör doch auf! Es hört doch eh keiner mehr zu. Meine Damen und Herren, ich bin der Ersatzsprecher, ich spreche Ersatz. Unser Beruf ist zwar schön, er ist aber auch hart, wie Sie eben sahen oder hörten. Ich soll Ihnen nur noch den Schluss erklären, meine Damen und Herren. Sie haben ihn eben selbst gehört. Wenn Sie ihn nicht verstanden haben, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Was Sie nicht mehr hören können, ist, dass Hans und Ernie zwar nicht heiraten, aber nach Ernies ausgezeichnet bestandener Externisten-Matura zusammen Bodenkultur studieren. Bravo Hans, bravo Ernie, kann man da nur sagen. Es musste sich alles zum Besten wenden mit unseren beiden klugen Studenten. Tja, und da uns bis zum Beginn der nächsten Sendung noch etwas Zeit bleibt, bringen wir noch einige Takte Musik und Hinweise auf unser nächstes Programm.